Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik von Hilke Dreyer und Richard Schmidt. Neubearbeitung. Auswahl aus den Übungen. Paragraph 2, Übung 6. Üben Sie den Dativ. Bilden Sie Sätze nach folgendem Muster. Der Ire singt gern. Ja, man sagt vom Iren, dass er gern singt. Versuchen Sie es jetzt. Der Grieche handelt gern. Ja, man sagt vom Griechen, dass er gern handelt. Der Deutsche trinkt gern Bier. Ja, man sagt vom Deutschen, dass er gern Bier trinkt. Der Holländer ist sparsam. Ja, man sagt vom Holländer, dass er sparsam ist. Der Japaner ist besonders höflich. Ja, man sagt vom Japaner, dass er besonders höflich ist. Der Türke ist besonders tapfer. Ja, man sagt vom Türken, dass er besonders tapfer ist. Der Italiener liebt die Musik. Ja, man sagt vom Italiener, dass er die Musik liebt. Der Chinese ist besonders fleißig. Ja, man sagt vom Chinesen, dass er besonders fleißig ist. Der Araber ist ein guter Reiter. Ja, man sagt vom Araber, dass er ein guter Reiter ist. Der Pole tanzt gern und gut. Ja, man sagt vom Polen, dass er gern und gut tanzt. Der Spanier ist stolz. Ja, man sagt vom Spanier, dass er stolz ist. Der Engländer isst morgens gern gut und kräftig. Ja, man sagt vom Engländer, dass er morgens gern gut und kräftig isst. Der Ungar ist sehr musikalisch. Ja, man sagt vom Ungarn, dass er sehr musikalisch ist. Der Franzose kocht gern und gut. Ja, man sagt vom Franzosen, dass er gern und gut kocht. Der Österreicher liebt Mehlspeisen. Ja, man sagt vom Österreicher, dass er Mehlspeisen liebt. Der Schweizer wandert gern. Ja, man sagt vom Schweizer, dass er gern wandert. Paragraph 3. Übung 1. Üben Sie wie im folgenden Muster. Hier haben wir ein Fahrrad für 600 Euro. Nein, das Fahrrad ist mir zu teuer. Jetzt sind Sie an der Reihe. Hier haben wir einen Gebrauchtwagen für 4.500 Euro. Nein, der Gebrauchtwagen ist mir zu teuer. Hier haben wir eine Lederjacke für 290 Euro. Nein, die Lederjacke ist mir zu teuer. Hier haben wir einen Elektroherd für 410 Euro. Nein, der Elektroherd ist mir zu teuer. Hier haben wir ein Motorrad für 3000 Euro. Nein, das Motorrad ist mir zu teuer. Hier haben wir eine Kaffeemaschine für 90 Euro. Nein, die Kaffeemaschine ist mir zu teuer. Hier haben wir eine Waschmaschine für 600 Euro. Nein, die Waschmaschine ist mir zu teuer. Paragraph 4, Übung 2. Lösen Sie diese Übung erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie anschließend, ob Sie die passenden Personalpronomen eingesetzt haben. Die Maus und der Stier. Ein Stier war auf einer Wiese und fraß Gras. Wie er so den Kopf zur Erde senkte, sprang eine Maus herbei und biss ihn in die Nase. »Ich werde sie umbringen«, dachte der Stier böse. Da hörte er sie rufen, »Fang mich doch, du kriegst mich ja doch nicht.« »Das ist eine Frechheit«, dachte er, senkte die Hörner und wühlte mit ihnen in der Erde, bis er müde war. Dann legte er sich auf den Boden. Darauf hatte die Maus nur gewartet. Hupp, da kam sie aus der Erde und biss den Stier noch schlimmer als das erste Mal. »Jetzt reicht es mir aber«, schrie er. Wütend sprang er auf die Beine und wühlte mit den Hörnern wieder und wieder in der Erde. Aber es half ihm nichts. Die Maus war schon an einer ganz anderen Stelle. »Holla«, piepste sie, »streng dich nicht so an, mein Dicker. Es nützt dir nichts. Ich will dir etwas sagen. Ihr großen Kerle könnt nicht immer erreichen, was ihr wollt. Manchmal sind wir Kleinen stärker. Verstehst du mich?« Paragraph 5, Übung 1a. Hören Sie den Beispielsatz und machen Sie dann die Übung. Wo ist dein Lexikon? Mein Lexikon ist hier. Antworten Sie jetzt bitte. Wo ist deine Tasche? Meine Tasche ist hier. Wo ist dein Kugelschreiber? Mein Kugelschreiber ist hier. Wo ist dein Deutschbuch? Mein Deutschbuch ist hier. Wo sind deine Arbeiten? Meine Arbeiten sind hier. Wo sind deine Aufgaben? Meine Aufgaben sind hier. Wo sind deine Hefte? Meine Hefte sind hier. Paragraph 5, Übung 1b. Üben Sie noch einmal das Possessivpronomen nach folgendem Muster. Wo ist denn nur mein Mantel? Dein Mantel ist hier. Und nun Sie. Wo ist denn nur mein Hut? Dein Hut ist hier. Wo ist denn nur meine Tasche? Deine Tasche ist hier. Wo sind denn nur meine Handschuhe? Deine Handschuhe sind hier. Wo ist denn nur mein Portemonnaie? Dein Portemonnaie ist hier. Wo ist denn nur meine Brieftasche? Deine Brieftasche ist hier. Wo sind denn nur meine Zigaretten? Deine Zigaretten sind hier. Paragraph 5, Übung 8. Setzen Sie die Endungen des Possessivpronomens ein, aber nur da, wo es nötig ist. Lösen Sie diese Aufgabe bitte erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie dann mit der Kassette. Lieber Hans, deine Antwort auf meinen Brief hat mich sehr gefreut. So werden wir also unsere Ferien gemeinsam auf dem Bauernhof meines Onkels verbringen. Seine Einladung habe ich gestern bekommen. Er lädt dich, deinen Bruder und mich auf seinen Bauernhof ein. Meine Freude kannst du dir vorstellen. Es war ja schon lange unser Plan, zusammen zu verreisen. Meine Verwandten haben auf ihrem Bauernhof allerdings ihre eigene Methode. Mein Onkel verwendet keinen chemischen Dünger. Er düngt seinen Boden nur mit dem Mist seiner Schafe und Kühe. Ebenso macht es seine Frau. Ihren Gemüsegarten düngt sie nur mit natürlichem Dünger. Ihr Gemüse und ihr Obst wachsen völlig natürlich. Sie braucht keine gefährlichen Gifte gegen Unkraut oder Insekten und ihre Obstbäume wachsen und gedeihen trotzdem. Deshalb schmecken ihre Äpfel und Birnen auch besser als unsere gekauften Früchte. Ihre Hühner und Gänse laufen frei herum. Nur abends treibt sie mein Onkel in ihre Ställe. Dort legen sie Eier und brüten ihre Küken aus. Das wird deinen kleinen Bruder interessieren. Die Landwirtschaft meiner Verwandten ist übrigens sehr modern. Ihren Haushalt versorgen sie mit warmem Wasser aus Sonnenenergie. Sogar die Wärme der Milch ihrer Kühe verwenden sie zum Heizen. Die Maschinen sind die modernsten ihres Dorfes. Meine Verwandten sind noch jung. Mein Onkel ist 30, meine Tante 25 Jahre alt. Ich finde ihr Leben und ihre Arbeit sehr richtig und sehr gesund. Aber du wirst dir deine Meinung selbst bilden. Herzliche Grüße, dein Klaus. Paragraph 6, Übung 2a. Antworten Sie auf die Fragen. Beispiel: Brauchst du ein Wörterbuch? Ja, selbstverständlich brauche ich ein Wörterbuch. Versuchen Sie es jetzt. Hörst du morgens die Vögel? Ja, selbstverständlich höre ich morgens die Vögel. Holst du den Koffer mit dem Taxi? Ja, selbstverständlich hole ich den Koffer mit dem Taxi. Machst du den Kaffee immer so? Ja, selbstverständlich mache ich den Kaffee immer so. Brauchst du heute das Auto? Ja, selbstverständlich brauche ich heute das Auto. Lernst du die Verben? Ja, selbstverständlich lerne ich die Verben. Übst du immer laut? Ja, selbstverständlich übe ich immer laut. Kletterst du über die Mauer? Ja. Selbstverständlich klettere ich über die Mauer. Sagst du es dem Kellner? Ja, selbstverständlich sage ich es dem Kellner. Paragraph 6, Übung 2b. Nun die Übung noch einmal im Plural. Beispiel: Braucht ihr eigentlich ein Wörterbuch? Ja, natürlich brauchen wir ein Wörterbuch. Antworten Sie nun bitte. Hört ihr morgens eigentlich die Vögel? Ja, natürlich hören wir morgens die Vögel. Holt ihr den Koffer mit dem Taxi? Ja, natürlich holen wir den Koffer mit dem Taxi. Macht ihr den Kaffee eigentlich immer so? Ja, natürlich machen wir den Kaffee immer so. Braucht ihr heute eigentlich das Auto? Ja, natürlich brauchen wir heute das Auto. Lernt ihr eigentlich die Verben? Ja, natürlich lernen wir die Verben. Übt ihr eigentlich immer laut? Ja. Natürlich üben wir immer laut. Klettert ihr eigentlich über die Mauer? Ja, natürlich klettern wir über die Mauer. Sagt ihr es eigentlich dem Kellner? Ja, natürlich sagen wir es dem Kellner. Paragraph 6, Übung 17. Bilden Sie Sätze wie in folgendem Beispiel. Wechselst du dein Geld denn nicht? Doch, natürlich wechsle ich es. Jetzt sind Sie an der Reihe. Bügelst du denn nicht alle Hemden? Doch, natürlich bügle ich sie alle. Ekelst du dich denn nicht vor Schlangen? Doch, natürlich ekle ich mich vor ihnen. Handelst du denn nicht mit den Verkäufern? Doch, natürlich handle ich mit ihnen. Zweifelst du denn nicht an der Wahrheit seiner Aussage? Doch, natürlich zweifle ich daran. Regelst du denn deine Steuerangelegenheiten nicht selbst? Doch, natürlich regle ich sie selbst. Klingelst du denn nicht immer zweimal, wenn du kommst? Doch, natürlich klingle ich immer zweimal, wenn ich komme. Plauderst du denn nicht gern mit deinen Nachbarn? Doch, natürlich plaudere ich gern mit ihnen. Änderst du denn nicht deine Reisepläne? Doch, natürlich ändere ich sie. Lieferst du denn deine Arbeit nicht ab? Doch, natürlich liefere ich sie ab. Wanderst du denn nicht gern? Doch, natürlich wandere ich gern. Bedauerst du denn seine Absage nicht? Doch, natürlich bedauere ich sie. Förderst du denn nicht unsere Interessengemeinschaft? Doch, natürlich fördere ich sie. Paragraph 7, Übung 3. Ein Abteilungsleiter hat seine Augen überall. Üben Sie nach folgendem Muster. Hat Inge die Pakete schon weggebracht? Nein, sie bringt sie gerade weg. Nun sind Sie an der Reihe, die Fragen des Abteilungsleiters zu beantworten. Hat Udo die Flaschen schon aufgestellt? Nein, er stellt sie gerade auf. Hat Frau Schneider die Waren schon ausgezeichnet? Nein, sie zeichnet sie gerade aus. Hat Fritz den Abfall schon rausgebracht? Nein, er bringt ihn gerade raus. Hat Reimar schon abgerechnet? Nein, er rechnet gerade ab. Hat die Firma Most das Waschpulver schon angeliefert? Nein, sie liefert es gerade an. Hat Frau Holzinger die Preistafeln schon aufgehängt? Nein, sie hängt sie gerade auf. Hat Uta den Keller schon aufgeräumt? Nein, sie räumt ihn gerade auf. Hat die Glasfirma die leeren Flaschen schon abgeholt? Nein, sie holt sie gerade ab. Hat Frau Vandenberg die neue Lieferung schon ausgepackt? Nein, sie packt sie gerade aus. Hat Herr Kluge die Bestelllisten schon ausgeschrieben? Nein, er schreibt sie gerade aus. Hat Gerda die Lagerhalle schon aufgeräumt? Nein, sie räumt sie gerade auf. Paragraph 7, Übung 4a. Hier gibt's Ärger. Üben Sie die trennbaren Verben nach folgendem Muster. Sie zieht den Vorhang auf. Er zieht ihn wieder zu. Nun sind Sie dran. Sie schließt die Tür auf. Er schließt sie wieder zu. Sie dreht den Wasserhahn auf. Er dreht ihn wieder zu. Sie schaltet das Radio an. Er schaltet es wieder ab. Sie packt die Geschenke ein. Er packt sie wieder aus. Sie macht die Fenster auf. Er macht sie wieder zu. Sie hängt die Bilder auf. Er hängt sie wieder ab. Paragraph 7, Übung 4b. Wie war das bei den beiden? Üben Sie nun das Perfekt. Sie hat den Vorhang aufgezogen. Er hat ihn wieder zugezogen. Und jetzt sie. Sie hat die Tür aufgeschlossen. Er hat sie wieder zugeschlossen. Sie hat den Wasserhahn aufgedreht. Er hat ihn wieder zugedreht. Sie hat das Radio angeschaltet. Er hat es wieder abgeschaltet. Sie hat die Geschenke eingepackt. Er hat sie wieder ausgepackt. Sie hat die Fenster aufgemacht. Er hat sie wieder zugemacht. Sie hat die Bilder aufgehängt. Er hat sie wieder abgehängt. Paragraph 8, Übung 3. Üben Sie das Perfekt der trennbaren und untrennbaren Verben. Hier sind zwei Beispiele. Die Bevölkerung schlägt vor, den Park zu erweitern. Man hat den Park erweitert. Die Bevölkerung schlägt vor, Sträucher anzupflanzen. Man hat Sträucher angepflanzt. Sagen Sie jetzt, was die Stadt getan hat. Straßen verbreitern. Man hat Straßen verbreitert. Einen Busbahnhof anlegen. Man hat einen Busbahnhof angelegt. Neue Buslinien einrichten. Man hat neue Buslinien eingerichtet. Den Sportplatz vergrößern. Man hat den Sportplatz vergrößert. Das Clubhaus ausbauen. Man hat das Clubhaus ausgebaut. Das Gasleitungsnetz erweitern. Man hat das Gasleitungsnetz erweitert. Die alte Schule abreißen. Man hat die alte Schule abgerissen. Eine neue Schule errichten. Man hat eine neue Schule errichtet. Das hässliche Amtsgebäude abbrechen. Man hat das hässliche Amtsgebäude abgebrochen. Den Verkehrslärm einschränken. Man hat den Verkehrslärm eingeschränkt. Neue Busse anschaffen. Man hat neue Busse angeschafft. Die Straßen der Innenstadt entlasten. Man hat die Straßen der Innenstadt entlastet. Fußgängerzonen einrichten. Man hat Fußgängerzonen eingerichtet. Ein Denkmal errichten. Man hat ein Denkmal errichtet. Luftverschmutzer feststellen. Man hat Luftverschmutzer festgestellt. Den Fremdenverkehr ankurbeln. Man hat den Fremdenverkehr angekurbelt. Leerstehende Häuser enteignen. Man hat leerstehende Häuser enteignet. Historische Feste veranstalten. Man hat historische Feste veranstaltet. Einen Stadtplan herausgeben. Man hat einen Stadtplan herausgegeben. Die Durchfahrt des Fernverkehrs durch die Stadt verhindern. Man hat die Durchfahrt des Fernverkehrs durch die Stadt verhindert. Die Rathausfenster anstreichen. Man hat die Rathausfenster angestrichen. Radfahrwege anlegen. Man hat Radfahrwege angelegt. Grünflächen einplanen. Man hat Grünflächen eingeplant. Paragraph 9. Übung 2.2. Setzen Sie die Verben in der richtigen Form ein. Lösen Sie diese Übung bitte zuerst in Ihrem Heft und hören Sie dann die Lösung von der Kassette. Man nimmt an, dass der Buchhalter mehrere 10.000 Euro unterschlagen hat. Lange Zeit hatte es die Firma unterlassen, die Bücher zu überprüfen. Dann aber fiel der Buchhalter durch den Kauf einer sehr großen Villa auf. Nun untersuchte man den Fall. Dann griff die Firma schnell durch. Sie schaltete sofort die Polizei ein. Der Mann war aber dahinter gekommen und war schnell in der Großstadt untergetaucht. Nach 2 Wochen fand man ihn im Haus seiner Schwester. Dort war er nämlich untergekommen. Aber im letzten Moment durchkreuzte der Buchhalter die Absicht der Polizei. Er nahm seine Pistole und brachte sich um. Paragraph 10. Übung 3. Üben Sie die Reflexivpronomen. Hören Sie zuerst ein Beispiel und machen Sie dann die Übung. Wunderst du dich nicht über die Rechnung? Doch, ich wundere mich über die Rechnung. Beantworten Sie jetzt bitte die Fragen. Fürchtet ihr euch nicht vor Schlangen? Doch, wir fürchten uns vor Schlangen. Ruht ihr euch nach dem Fußmarsch nicht aus? Doch, wir ruhen uns nach dem Fußmarsch aus. Erholst du dich nicht bei dieser Tätigkeit? Doch, ich erhole mich bei dieser Tätigkeit. Duscht ihr euch nicht nach dem Sport? Doch, wir duschen uns nach dem Sport. Zieht ihr euch zum Skifahren nicht wärmer an? Doch, wir ziehen uns zum Skifahren wärmer an. Legen Sie sich nach dem Essen nicht etwas hin? Doch, ich lege mich nach dem Essen etwas hin. Setzen Sie sich nicht bei dieser Arbeit. Doch, ich setze mich bei dieser Arbeit. Erkundigt sich der Arzt nicht regelmäßig nach dem Zustand des Kranken? Doch, er erkundigt sich regelmäßig nach dem Zustand des Kranken. Überzeugt sich der Vater nicht vorher von der Sicherheit des Autos? Doch, er überzeugt sich vorher von der Sicherheit des Autos. Erinnert ihr euch nicht an das Fußballspiel? Doch, wir erinnern uns an das Fußballspiel. Wunderst du dich nicht über meine Geduld? Doch, ich wundere mich über deine Geduld. Unterhaltet ihr euch nicht oft mit euren Freunden über eure Pläne? Doch, wir unterhalten uns oft mit unseren Freunden über unsere Pläne. Rasierst du dich nicht mit dem Elektrorasierer? Doch, ich rasiere mich mit dem Elektrorasierer. Bewerben Sie sich nicht um diese Stelle? Doch, ich bewerbe mich um diese Stelle. Besinnst du dich nicht auf den Namen meiner Freundin? Doch, ich besinne mich auf den Namen deiner Freundin. Freuen Sie sich nicht auf die Urlaubsreise? Doch, ich freue mich auf die Urlaubsreise. Schämst du dich nicht? Doch, ich schäme mich. Entschuldigst du dich nicht bei den Nachbarn? Doch, ich entschuldige mich bei den Nachbarn. Ziehst du dich fürs Theater nicht um? Doch. Ich ziehe mich fürs Theater um. Ärgerst du dich nicht über seine Antwort? Doch, ich ärgere mich über seine Antwort. Paragraph 11, Übung 2a. Schüler haben's manchmal schwer. Hören Sie das folgende Beispiel und machen Sie dann die Übung. Hans spricht zu laut. Sprich nicht so laut. Jetzt sind Sie der Lehrer. Günther schreibt zu undeutlich. Schreib nicht so undeutlich. Heidi ist zu langsam. Iss nicht so langsam. Fritz raucht zu viel. Rauch nicht so viel. Otto fehlt zu oft. Fehl nicht so oft. Edgar macht zu viele Fehler. Mach nicht so viele Fehler. Angelika spricht zu leise. Sprich nicht so leise. Else kommt immer zu spät. Komm nicht immer so spät. Ruth ist zu unkonzentriert. Sei nicht so unkonzentriert. Maria ist zu nervös. Sei nicht so nervös. Willi macht zu viel Unsinn. Mach nicht so viel Unsinn. Paragraph 11, Übung 2b. Üben Sie noch einmal den Imperativ nach folgendem Beispiel, was die Schüler nicht getan haben. Udo hat seine Schultasche nicht mitgenommen. Nimm bitte deine Schultasche mit. Nun sind Sie wieder der Lehrer. Gisela hat ihre Arbeit nicht abgegeben. Gib bitte deine Arbeit ab. Heinz hat sein Busgeld nicht bezahlt. Bezahl bitte dein Busgeld. Irmgard hat ihren Antrag nicht ausgefüllt. Füll bitte deinen Antrag aus. Alex hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Mach bitte deine Hausaufgaben. Monika hat das Theatergeld nicht eingesammelt. Sammle bitte das Theatergeld ein. Didi hat seine Vokabel nicht gelernt. Lern bitte deine Vokabeln. Uschi hat die Unterschrift des Vaters nicht mitgebracht. Bring bitte die Unterschrift des Vaters mit. Wolfgang ist nicht zum Direktor gegangen. Geh bitte zum Direktor. Paragraph 12, Übung 1. Bilden Sie das Perfekt mit haben oder sein. Hören Sie zuerst zwei Beispiele und beantworten Sie dann die Fragen. Wann beginnt das Konzert? Es hat schon begonnen. Wann reist euer Besuch ab? Er ist schon abgereist. Jetzt sind Sie an der Reihe. Wann esst ihr zu Mittag? Wir haben schon zu Mittag gegessen. Wann rufst du ihn an? Ich rufe ihn an, wenn er zu Hause ist.

Ja, ich hab ihr den Fernseher überlassen. Hast du deinem Bruder die Wahrheit gesagt? Ja, ich hab ihm die Wahrheit gesagt. Hast du deinem Vater deine Schulden verschwiegen? Ja, ich hab ihm meine Schulden verschwiegen. Hast du den Kindern den Ball weggenommen? Ja, ich hab ihnen den Ball weggenommen. Hast du deinen Freunden die Urlaubsbilder schon gezeigt? Ja, ich hab ihnen die Urlaubsbilder schon gezeigt. Hast du deiner Familie einen Ausflug versprochen? Ja, ich hab ihr einen Ausflug versprochen. Hast du deinen Eltern einen Gruß geschickt? Ja, ich hab ihnen einen Gruß geschickt. Paragraph 15, Übung 4. Setzen Sie die richtige Präposition bzw. das richtige Pronominaladverb, zum Beispiel darüber, darauf und so weiter, ein. Lösen Sie diese Übung zuerst schriftlich in Ihrem Heft und hören Sie dann die Lösung von Kassette. Eine Hausfrau redet über ihre Nachbarin. Das ist eine schreckliche Person. Sie gehört zu den Frauen, die erst sauber machen, wenn der Staub schon Meter hoch liegt. Man kann sich darauf verlassen, dass sie den Keller noch nie geputzt hat. Und dann wundert sie sich darüber, dass sie böse Briefe vom Hauswirt bekommt. Ich kann mich nicht darauf besinnen, dass sie ihre Kinder jemals rechtzeitig zur Schule geschickt hat. Jeden Abend zankt sie sich mit ihrem Mann um das Wirtschaftsgeld. Sie denkt gar nicht daran, sparsam zu sein. Ihre Kinder warten auf eine Ferienreise und freuen sich darauf. Aber sie hat immer alles Geld verschwendet. Sie sorgt nur für sich selbst und kümmert sich den ganzen Tag nur um ihre Schönheit. Ich habe meinen Sohn vor ihr gewarnt. Er hatte sich auch schon in sie verliebt, aber jetzt ärgert er sich nur noch über ihren Hochmut. Neulich hat sie mich doch tatsächlich um etwas Zucker gebeten. Ich werde mich mal bei der Polizei erkundigen, ob das nicht Bettelei ist. Die dumme Gans leidet ja an Größenwahn. Gott schütze uns vor solchen Nachbarinnen. Paragraph 16, Übung 5. Üben Sie den Das-Satz. Machen Sie diese Übung erst in Ihrem Heft und vergleichen Sie anschließend Ihre Lösung mit der Kassette. Wussten Sie schon, dass über 90 Millionen Menschen auf der Welt Deutsch als Muttersprache sprechen? Wussten Sie schon, dass die deutsche Sprache an 9. Stelle in der Liste der am meisten gesprochenen Sprachen auf der Welt steht? Wussten Sie schon, dass Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten und Russland zusammen mehr als ein Drittel der gesamten Weltförderung an Erdöl fördern? Wussten Sie schon, dass die größten Erdöllieferanten der Bundesrepublik Deutschland, Russland 31,5%, Norwegen 18,4%, Großbritannien 15,6% und Libyen 11,1% sind? Wussten Sie schon, dass der längste Eisenbahntunnel Europas, der rund 50 Kilometer lange Eurotunnel, unter dem Kanal zwischen Frankreich und Großbritannien ist? Wussten Sie schon, dass Österreich seit Jahren das bevorzugte Reiseziel der deutschen Auslandsurlauber ist? Wussten Sie schon, dass nach Österreich, Italien, die Schweiz und Frankreich die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen sind? Wussten Sie schon, dass die meisten ausländischen Besucher der Bundesrepublik aus den Niederlanden kommen? Wussten Sie schon, dass 65% der Schweizer Deutsch als Muttersprache sprechen? Wussten Sie schon, dass nur 18,4% der Schweizer Französisch und 9,8% Italienisch als Muttersprache sprechen? Paragraph 17, Übung 6. Hören Sie die drei Beispielsätze und antworten Sie dann auf die Fragen. Beispiel A. Waren Sie schon mal in Hamburg? Nein, ich war noch nicht dort. Beispiel B. Haben Sie schon etwas von Ihrem Freund gehört? Nein, ich habe noch nichts von ihm gehört. Beispiel C. Haben Sie schon eine Fahrkarte? Nein, ich habe noch keine. Und nun Sie. Haben Sie schon eine Einladung? Nein, ich habe noch keine. Hat Horst das Fahrrad schon bezahlt? Nein, er hat es noch nicht bezahlt. Hast du ihm schon geschrieben? Nein, ich habe ihm noch nicht geschrieben. Hast du schon eine Nachricht von ihm? Nein, ich habe noch keine Nachricht von ihm. Hat er dir schon gedankt? Nein, er hat mir noch nicht gedankt. Bist du schon müde? Nein, ich bin noch nicht müde. Habt ihr schon Hunger? Nein, wir haben noch keinen Hunger. Hast du deinem Vater etwas von dem Unfall erzählt? Nein, ich habe ihm noch nichts von dem Unfall erzählt. Paragraph 17, Übung 7. Üben Sie nach Beispiel A, B oder C. Beispiel A. Erinnerst du dich noch an seinen Namen? Nein, ich erinnere mich nicht mehr daran. Beispiel B. Hat Gisela noch etwas gesagt? Nein, sie hat nichts mehr gesagt. Beispiel C. Haben Sie noch Zeit? Nein, ich habe keine Zeit mehr. Versuchen Sie es jetzt. Hast du noch Geld? Nein, ich habe kein Geld mehr. Hast du noch einen Bruder? Nein, ich habe keinen Bruder mehr. Hast du vom Nachtisch noch etwas übrig? Nein, ich habe nichts mehr vom Nachtisch übrig. Habt ihr noch Fotos von euren Klassenkameraden? Nein, wir haben keine Fotos mehr von unseren Klassenkameraden. Hast du heute noch Unterricht? Nein, ich habe heute keinen Unterricht mehr. Haben Sie noch besondere Wünsche? Nein, ich habe keine besonderen Wünsche mehr. Bleiben Sie noch lange hier? Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Möchten Sie noch etwas Wein? Nein, ich möchte keinen Wein mehr. Paragraph 18, Übung 5a. Üben Sie das Modalverb können nach folgendem Beispiel. Gehst du morgen in deinen Sportclub? Nein, morgen kann ich nicht in meinen Sportclub gehen. Geben Sie nun bitte die Antworten. Bezahlst du die Rechnung sofort? Nein, ich kann die Rechnung nicht sofort bezahlen. Kommst du morgen Abend zu unserer Party? Nein, ich kann morgen Abend nicht zu eurer Party kommen. Reparierst du dein Motorrad selbst? Nein, ich kann mein Motorrad nicht selbst reparieren. Fährst du im Urlaub ins Ausland? Nein, ich kann im Urlaub nicht ins Ausland fahren. Kaufen Sie sich diesen Ledermantel? Nein, ich kann mir diesen Ledermantel nicht kaufen. Sprechen Sie Türkisch? Nein, ich kann nicht Türkisch sprechen. Paragraph 18, Übung 6. Üben Sie das Modalverb können nach folgendem Muster. Wollten Sie nicht Rasen säen? Doch, aber ich konnte ihn noch nicht säen. Nun sind Sie an der Reihe. Wollten Sie nicht Unkraut ausreißen? Doch. Aber ich konnte es noch nicht ausreißen. Wollten Sie nicht Salat pflanzen? Doch, aber ich konnte ihn noch nicht pflanzen. Wollten Sie nicht Blumen gießen? Doch, aber ich konnte sie noch nicht gießen. Wollten Sie nicht ein Beet umgraben? Doch, aber ich konnte es noch nicht umgraben. Wollten Sie nicht ein Blumenbeet anlegen? Doch, aber ich konnte es noch nicht anlegen. Wollten Sie nicht die Obstbäume beschneiden? Doch, aber ich konnte sie noch nicht beschneiden. Wollten Sie nicht neue Beerensträucher setzen? Doch, aber ich konnte sie noch nicht setzen. Wollten Sie nicht Kunstdünger streuen? Doch, aber ich konnte ihn noch nicht streuen.